Herzlich willkommen zur 400 Spezialfolge Night of the Pods 2017. Heute ist der 18.02.2017 und vor 100 Jahren war der 18.02.1917. Heute ausnahmsweise nur mit Louis und Steffen. Macht die Ohrwatschel auf. Ja, hallo, hier ist der Louis. Steffen, bist du da? Ich bin da. Hallo, Louis. Ja, und wir fühlen uns sehr geehrt, hier bei Night of the Pods dabei sein zu dürfen. Und wir fangen einfach mal an, wer sind wir und kann man das essen, was wir machen? Wir, also ich glaube, Podcast kann man generell nicht so gut essen, aber es ist gut verträglich. Mhm. Und wir sind der Verhundert-Podcast und bei uns ist der Name Programm. Wir sind immer 100 Jahre zurück und berichten tagesaktuell über Dinge, die von vor 100 Jahren passieren. Vor 100 Jahren war 1917, da war der Erste Weltkrieg. Und welches Datum haben wir heute? Wir haben heute den 18.02.2017 und vor 100 Jahren. Den 18.02.1917, wie Silke gerade schön angesagt hat im Intro. Vielen Dank, Silke, übrigens. Ich glaube, sie hört uns gerade zu. Hm? Ja, wir begrüßen auch auf der Couch Ayuwo vom damals DM-Podcast. Der hört uns heute zu. Genau, damals DM-Podcast, schöner Podcast. Ayuwo hat für uns die Einspieler eingesprochen, die gleich folgen werden. Mhm. Nochmal grundsätzlich, was wir machen. Also wir sind immer 100 Jahre zurück, tagesaktuell. Und unsere Folgen bestehen normalerweise aus zwei Teilen. Einmal aus Steffen und Luis, wir beide, die ihr gerade hört. Mhm. Und wir berichten aus heutiger Sicht, wir leben ja, wie ihr gerade hört, über die Themen von vor 100 Jahren. Und danach betreten wir die Zeitmaschine und lassen Harald und Chlodwig sprechen. Ja. Das sind zwei Schweizer Journalisten, die so gelebt haben könnten. Und Harald und Chlodwig, naja gut, sie sind heute zwar nicht da wegen dieser Spezialsendung, aber sie klingen zufälligerweise immer genauso wie wir, wie Luis und Steffen. Das ist aber nur Zufall. Ja, und die beiden wissen, wie es geht, weil die haben halt damals gelebt und erzählen halt aus ihrer Perspektive so, was gerade so abgeht, wie die Lebensmittel teurer werden und wie es halt ist, durch ein Land des Krieges zu reisen. Und ganz bevor das anfängt, haben wir immer unsere Hausmeisterthemen, wo wir über uns selber sprechen. Da Podcaster, wie ich finde, aber sehr gut über sich selber sprechen können, haben wir uns eine Zwangsmaßnahme aufgelegt, die darin besteht, Steffen? Die darin besteht, dass wir uns beschränken auf 2 Minuten. Und dafür haben wir die Eieruhr, die ich jetzt starte, für 2 Minuten ticken und wir reden dann über uns selber und dann geht die eigentliche Folge los. Starte die Eieruhr. Ja, Luis, wir sitzen heute hier bei dir. Wir trinken auch schön Whisky. Welchen Whisky haben wir denn? Wir haben einen Glenlivet, 12 Jahre alt, First Fill. Der Ayuwo hat uns erklärt, First Fill ist so die erste Füllung für ein neues Fass. Der schmeckt immer besonders holzig. Und ich muss sagen, dieser Schotte ist sehr, sehr angenehm. Prost, Luis. Prost. Das wäre auch mal was, 100-jährigen Whisky zu trinken. Sowas gibt es. Habe ich schon gesehen. Kann man sich leisten. Aber schmeckt das? Naja, leisten ist erstmal, ist halt so eine Kategorie Urlaub oder eine Flasche. Liebe Hörerschaft, man kann uns gerne 100-jährigen Whisky schicken. Achso, eigentlich nennen wir ja unsere Hörerschaft Zeitreisende. Ja. Ja. Und wir sind gerade in meiner Wohnung zu dritt. Und in Berlin, wir podcasten von Berlin aus. Beziehungsweise, Luis, bist du manchmal unterwegs und dann müssen wir über das Neuland skypen oder mumblen oder teamspeaken. Ja, wir hatten schon Australien, aber das war eigentlich nur einmalig. Thailand, ja. In meisten Fällen bin ich in Städten wie München oder Hannover beruflich unterwegs. Ja, genau. Ich würde sagen, Luis, lassen wir das mit den Hausmeisterthemen. Ja, genau. Das waren 2 Minuten gefühlt. Und kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Ja, soll ich uns einfach mal lass uns doch mal starten. Es haben ja nicht alle genau den Plan, was so vor 100 Jahren los war. Nochmal ich würde sagen, fangen wir an mit dem Wetter. Mit dem Wetter. Gut, Luis, gib uns das Wetter von vor 100 Jahren. Ja, immer aktuell, frisch, 100 Jahre alt das Wetter. Und zwar, wir hatten vor 100 Jahren in Berlin 0 Sonnenstunden und eine Tagesmitteltemperatur von minus 0,8 Grad. Und es hat geregnet. Niederschlag, 5 mm. Das bedeutet leichtes Nieseln, minus 0,1 Grad und keine Sonne. Das ist doch relativ ähnlich von dem, was wir jetzt haben. Ja, aber das ist sehr trostlos. Ja, also da muss man ehrlich sagen. Gut, übrigens vor 100 Jahren war auch das politische Wetter sehr, sehr, sehr trüb. Das war jetzt eine goldene Überleitung, oder? Wahnsinn. Wollen wir vielleicht mal so einen kleinen Überblick geben, vor 100 Jahren hatten wir Erster Weltkrieg, wer denn mit wem, gegen wen, wer da so alles in diesen Buttelkasten war und sich gegenseitig mit Sand beworfen hat? Ja, fangen wir einfach mal an. Ne? Wir haben die Mittelmächte und die Alliierten. Mhm. Ich würde sagen, wir nehmen erst den Block der Mittelmächte. Es kämpfen Deutschland, Österreich, Ungarn, Türkei und Bulgarien. Ja. Und haben wir dann noch jemanden großen? Nö. Das war es eigentlich so von den nennenswerten Mittelmächten. Genau, von den Alliierten. Und die kämpfen unter anderem gegen England, Großbritannien. Frankreich, genau. Naja, Russland. Man kann auch sagen Belgien, wobei die besetzt sind. Die sind besetzt, da gibt es nur eine Exilregierung in England von vor 100 Jahren. Serbien auch schon besetzt, da gibt es eine Exilregierung. Ich glaube, die ist entweder in Griechenland oder in England. In Griechenland ist die gerade von vor 100 Jahren. Serbien ist besetzt. Rumänien war auch dabei, ist aber auch schon besetzt. Die sind schon raus. Wer nicht dabei ist, sind die USA. Richtig, sehr entscheidend. Die sind noch nicht dabei. Wobei wir das gerade, wie soll ich sagen, am Köcheln ist. Ja, es ist im Umbruch. Schlagwort ist uneingeschränkter U-Boot-Krieg. Ja. Dazu haben wir einen Beitrag vorbereitet, dank Ayuvo, der hat den uns eingesprochen. Genau, und zwar haben wir eine Meldung im Berliner Tageblatt gefunden, heute vor 100 Jahren. Also zum Verständnis. Die Vermietung spanischer Schiffe an England. Telegramm unseres Korrespondenten. Genf, 17. Februar. Lyoner Blätter melden in Bestätigung der schon veröffentlichten Meldung die Redaktion aus Madrid. Die spanischen Schiffsräder seien gewillt, England ihre Schiffe zu vermieten. Vorausgesetzt, dass die englische Regierung für einen Ersatz für jedes versenkte spanische Schiff, die Schiffe sollen unter spanischer Flagge segeln, sorgen werde. Punkt. Gut. Also, wir haben ja eine Zeitungsmeldung. Die ist genau 100 Jahre alt, tagesaktuell. Aktueller geht's nicht, aus 100-jähriger Sicht, um es nochmal klarzustellen. Und dem konnte man so damals im Berliner Tageblatt lesen. Und was sagt uns diese Meldung? Dass also Spanien Schiffe vermietet an England und England muss diese auch noch ersetzen, falls die versenkt werden. Und diese Schiffe müssen weiterhin unter spanischer Flagge segeln. Warum ist das spannend? Man denkt sich, oh mein Gott, Spanien vermietet Schiffe an England. So what? Also das klingt jetzt erstmal jetzt nicht so mega interessant, aber da ist der Pfeffer drin. Weil, wie wird vor 100 Jahren noch U-Boot-Krieg geführt? Da möchte ich bitte vor 100 Jahre und 2 Wochen zurückgehen. Denn da gibt es noch das Prisenrecht. Genau, wir haben das Prisenrecht. Warum gibt es überhaupt U-Boot-Krieg? Die Deutschen blockieren England. Die Engländer blockieren Deutschland, mit einer Seeblockade. Sprich, Deutschland ist vom weltweiten Handel abgeschnitten. Ist schlecht, wenn man Krieg führt. Es gibt zum Beispiel keine Reifen, weil Gummi fehlt. Ja, und man hat auch nichts zu essen. Genau, die Leute hungern. Das finden die Deutschen blöd. Die haben nur eine Möglichkeit, was dagegen zu tun, mit U-Booten, weil die können unter dieser Blockade hinwegtauchen und die Schiffe, die aus Amerika nach England fahren, abschießen. Aber dafür gibt es sozusagen eine Art Protokoll, wie man denn als U-Boot ein Schiff zu versenken hat. Das ist das sogenannte Prisenrecht. Genau, man darf also nicht als U-Boot sofort auf ein gegnerisches Schiff oder irgendein Schiff losballern. Wie man es im Film sieht, sondern man muss aufgetaucht hinfahren, einen Warnschuss abgeben, dann muss das Schiff anhalten, dann muss man es kontrollieren, ob bestimmte Regularien erfüllt sind. Vor allen Dingen geht es darum, dass die Waren auf diesem Schiff kriegswichtig sind. Und wenn ja, dann muss man sich darum kümmern als Angreifer, dass die Leute auf dem Schiff in Sicherheit kommen und dann darf man das Schiff versenken mit einem Torpedo. Und so ein U-Boot ist ja nicht gerade groß. Das heißt, wenn ich da so ein riesiges Schiff versenken möchte, dann, wie bringe ich denn da die Leute unter? Das geht gar nicht. Ja, und vor allen Dingen, so ein U-Boot ist sehr empfindlich. Was die Engländer natürlich machen, ist dann Schiffe verstecken auf diesen Handelsschiffen und das U-Boot kaputtballern. Und was sie jetzt auch gerne machen, ist, die Engländer sich einfach Schiffe mieten und dann einer anderen Flagge segeln. Und dann sind es ja vom Außen, wäre es ein neutrales Schiff. Ja, und zum Beispiel jetzt diese spanischen Schiffe, da liegt der Pfeffer drin. Das heißt, aus deutscher Sicht ist ein U-Boot-Krieg, so wie sie ihn gerne führen würden, mit Prisenrecht nicht möglich. Das Prisenrecht stammt aus einer Zeit, aus der es noch keine U-Boote gab. Das ist wie mit dem Urheberrecht, dass das Recht quasi mit der Technologie nicht mithalten kann. Und jetzt haben die Deutschen, würden sehr gerne einen uneingeschränkten U-Boot-Krieg führen. Bedeutet, man sagt, hey, in einem bestimmten Gebiet, ab einer bestimmten Zeit wird jedes Schiff auf Sicht versenkt. Fertig, aus. Wer halt sich da aufhält, in 2 Wochen vor England, der wird versenkt, der hat Pech gehabt. Das ist so die Einstellung dahinter. Und das ist halt relevant, weil noch ist Amerika neutral. Und was denkt Amerika davon? Da gibt es einen Präsidenten, der da ist, Woodrow Wilson, wurde übrigens letztes Jahr vor 100 Jahren wiedergewählt mit dem Slogan "He kept us out of war". Er hat uns aus diesem großen Krieg herausgehalten. Ein großartiger Präsident. Aber die Amerikaner mögen nicht, wenn amerikanische Schiffe versenkt werden, obwohl sie neutral sind und amerikanische Bürger sterben. Kann man ja auch verstehen. Genau. So. Und dass jetzt die deutsche Regierung am 1.2.1917 war das, glaube ich, zumindest Anfang Februar, daherkommt und sagt, hey, wir wollen jetzt einen uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Wir wollen jetzt jedes Schiff, was sich in diesen Sperrzonen befindet, einfach ohne Vorwarnung abschießen dürfen. Das findet die USA gar nicht gut. Sowas hat die deutsche Regierung schon mal probiert. Das war 1915 im Mai. Und jetzt möchte ich nochmal unsere Eingangsmeldung, die jetzt vermeintlich langweilig klingt, die Engländer mieten spanische Schiffe, nochmal zitieren. Die Schiffe sollen unter spanische Flagge segeln. So, und das ist quasi der Knackpunkt hierbei. Das heißt, nach Prisenrecht dürften diese gemieteten Schiffe nicht versenkt werden, obwohl sie für England segeln. Und ich meine, England wird sie nur rumfahren lassen, wenn sie Englands Nutzen mehren. Und dieser Nutzen ist schlecht für Deutschland. Und deswegen wollen sie diesen uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Jetzt haben wir nur den Ist-Zustand erklärt. Jetzt können wir nochmal unsere persönliche Meinung einfach dazu eingeben. Hältst du das? Klar, heutzutage ist immer... Ja, das ist immer ein bisschen gefährlich, aus heutiger Sicht zu sagen, von vor 100 Jahren, ja, Geschichte damals so hätte nicht so laufen dürfen und das hätte man ja so und so schon sehen können und bla bla bla. Aber wir können trotzdem, also ich persönlich denke schon, dass die Deutschen ein sehr gutes Talent haben, anderen Nationen auf den Fuß zu treten. Vor 100 Jahren auf jeden Fall. Ja, und danach auch. Danach auch, ja. Ja, also ich weiß nicht, ich finde, ich wollte gerade noch mal erwähnen, dass die deutsche Regierung schon mal probiert hat, 1915 diesen uneingeschränkten U-Boot-Krieg zu führen. Und damals kam es zu diesem Lusitania-Vorfall. Also Lusitania ist ein sehr, sehr großes Schiff gewesen, die zwischen Großbritannien und Amerika unterwegs war. Sowas USA. Wie eine Titanic. Ja, genau. Ich glaube, es war sogar ein Schwesternschiff, wenn ich mich richtig erinnere. Stellt euch vor, die Titanic. Ja, ja, genau. So ein Ding voller Zivilisten aus Amerika. Und die Deutschen haben damals auch mal so einen uneingeschränkten U-Boot-Krieg probiert, haben das Schiff abgeschossen. Das ist sehr schnell gesunken, also es ist wirklich sehr, sehr schnell, sodass sich nicht so viele Leute retten konnten. Und da waren auch sehr viele US-Amerikaner auf dem Schiff, auch sehr viele Prominente. Ja. Und da ist dann, als die Amerikaner das gehört haben, die sind richtig ausgebüxt und richtig aggressiv geworden und haben auch teilweise Händler in New York überfallen, die deutsche Herkunft, also deutsche Wurzeln hatten. Man muss sich das so vorstellen, wie jetzt, wenn die Deutschen heutzutage das Flugzeug mit den Schauspielern für die Berlinale abschießt. Dann ist dann ein Hugh Jackman gestorben. Gut, der ist zwar Australier, aber man kann sich vorstellen, was in amerikanischen Medien los wäre. Naja, vor allem heute. Genau, und wie gesagt, die US-Amerikaner fanden das überhaupt nicht gut und dann haben auch die Deutschen gesagt, nee, das lassen wir mal lieber. Deswegen meine Meinung, wir können schon mal vorab sagen, die USA steigt in ein paar Monaten in diesen Krieg ein und die Deutschen hätten das auch schon vorhersehen können. So, dann haben wir noch zwei Meldungen vorbereitet, die heute von vor 100 Jahren aktuell waren. Also die heutige Folge ist das große Thema heute von vor 100 Jahren. Wir reden normalerweise über 2 Wochen, aber heute für diese Folge reden wir nur über einen Tag, vor 100 Jahren. Wir haben ja nur 30 Minuten Zeit. Ja. Eine sehr lustige Meldung, wenn auch mit ernstem Hintergrund, fand ich den Gebärstreik, Luis. Ja, und zwar die Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft hat einen Aufruf abgegeben. Sie hat im Abgeordnetenhaus, hat sie aufgerufen zu einem Gebärstreik. Und zwar sollen Frauen sie sollen in einen Gebärstreik treten, damit, das ist das große Ziel, künftig keine Soldaten mehr geboren werden. Ja. Wurde abgelehnt. Das fanden die doof. Das wollen wir auch gar nicht so groß weiter ausführen, aber ich fand einfach mal die Meldung mal sehr lustig. Wir finden es lustig. Gebärstreik ist eine tolle Idee. Mal eine andere Form des Streiks. Welche zweite Meldung haben wir noch? Und zwar, dass der Militärbezirk Leningrad oder damals hieß er Petrograd aus der russischen Front ausgegliedert wird, um auf die Streiks sich einzustellen, weil Es gab in Leningrad damals Streiks und jetzt wird das Militärrecht eingeführt, damit die Regierung die Kontrolle wieder erlangen kann über die besondere Situation. Genau. Generell können wir sagen, dass das Jahr 1917 für Russland noch sehr, sehr interessant werden wird. Mhm. Dann werden wir von Revolutionen sprechen. Wir können quasi einen Teaser auf die Zukunft geben von vor 100 Jahren. Wir sagen nur Oktoberrevolution. Die war 1917. Ja. So. Gut. Wir haben jetzt noch 13 Minuten Zeit, Luis. Wollen wir mal... Wir hatten noch eine Meldung. Vor 100 Jahren ist jemand gestorben. Und zwar der Großadmiral von Österreich-Ungarn. Ja, von vor 100 Jahren hatte Österreich-Ungarn eine eigene Flotte. Die hatten, glaube ich, auch nur einen Hafen am Mittelmeer oder so, ne? Ja, die hatten so ein kleines Zipfel in Norditalien an der Grenze zur, jetzt darf ich mich das Land nicht verwechseln, Slowenien. Wir haben übrigens vorhin, als wir aufgezählt haben, wer gegen wen, haben wir vergessen zu sagen, dass Italien auf Seiten der Entente stehen. Ja, das stimmt wohl. Hm. Und auf dieser Halbinsel, der Hafen bei Pola, liegt eine österreichische Flotte. Die ist gar nicht mal so klein und besteht aus hochmodernen Schlachtschiffen stellenweise. Und die hat einen Admiral und der ist gestorben. Und wenn man die Zeitungen von vor 100 Jahren liest, gerade die österreich-ungarischen Zeitungen. Wiener Bilder zum Beispiel. Wiener Bilder zum Beispiel, sieht man nur riesengroße, so wie heute, wenn George Clooney heiratet, wie der Kaiser Karl, so ein ganz junger Mann, weil der alte Kaiser ist gestorben, halt vor dem Grab steht von diesem Großadmiral. Ja, und der heißt Anton Haus, auch ein sehr lustiger Name, wie ich finde. Und was ich halt skurril finde, das war schon ein sehr alter Mann, Jahrgang 51, vergleichbares Alter wie von Hindenburg und der deutsche Oberkommandeur. Und was ich halt skurril finde, da sterben jeden Tag mehrere hundert Soldaten, stellenweise noch mehr. Allein in Österreich-Ungarn und war ein alter Mann an Lungenentzündung gestorben ist. Das wird dann in allen Zeitungen breitgetreten. Also sehr interessant. Aber der war damals halt wichtig und die Leute hat das interessiert und die haben halt Anteil genommen. Promi. Das ist halt wie wenn heute ein Promi sterben würde. Genau. Dann auch die halt ganzen Zeitungen wären voll. Michael Jackson wäre gestorben. Naja, vielleicht nicht so berühmt, aber. Das war halt damals Anton Haus. Ja. Ja. Gut. Ein wichtiger Bestandteil von vor 100 sind, dass wir Zeitungen durchblättern und uns Werbung raussuchen. Mhm. Und da haben wir uns diesmal auch von Stefan Werbung einsprechen lassen. Unter anderem, das war auch auf einer Werbeseite, eine Kontaktanzeige. Wir möchten nochmal erwähnen, die Werbung ist natürlich auch 100 Jahre alt, weil A, wir können nicht anders und B, auch wir müssen Geld verdienen. Es tut uns leid. Ja, komischerweise landet von der Werbung nicht ein Cent bei uns. Wir verstehen es auch nicht. Ja. Die folgende Kontaktanzeige haben wir im Berliner Tageblatt gefunden, heute vor 100 Jahren. Werbung, Bekanntschaften, Herr, 25 Jahre, 1,76 groß, angenehme Erscheinung, Drogist und Chemiker, kaufmännisch gut durchgebildet, sucht Lebensgefährtin, nicht über 25, evangelisch, mit wirklicher Herzensbildung, sanfter Wesensart, sonniger Weltanschauung. Ich wünsche mir eine gesunde, lebensfrohe, möglichst musikalisch, wenn auch kleine Frau mit gesellschaftlichen Umgangsformen, vornehmem Charakter und in guter Vermögenslage. Es bietet sich mir eine durchaus sichere, aussichtsreiche und vornehme Existenz in angenehmer Großstadt. Eventuell wäre ich nicht abgeneigt, in ein anderes, sicheres, größeres Unternehmen, wo ein Mann mit regem Geist und unermüdlicher Arbeitsfreude fehlt, einzuheiraten. Strengste Diskretion beiderseitig, selbstverständliche Voraussetzung, gewerbsmäßige Vermittlung verboten, dagegen Anbahnung von verwandtschaftlicher Seite aus erwünscht. Zuschriften möglichst mit Bild erbeten unter JC-Chiffre 8355 an die Expedition dieses Blattes. Ja, ich bin mal gespannt, wie viele heiratswillige Frauen jetzt auf diese Annonce antworten werden. Ich sag mal, Weltkrieg ist scheiße. In der Hinsicht ist natürlich, würde ich vermuten, gibt es einen Männermangel. Wahrscheinlich, ja. Kann man so sagen. Ja, und der ist 1,76 groß und möchte eine kleine Frau. Wobei, das finde ich schon lustig. Ich glaube, das ist auch eher so, das hattest du vorhin gesagt. Aber ich wünsche ihm schon mal viel Glück. Und er opfert sich sogar, sich in ein bereits existierendes Unternehmen einzuheiraten. Mann, ist der sozial. Sehr mutig, ja. Boah, das ist aber schon. Wobei du meintest vorhin, du kannst dir vorstellen, dass das auch eher jemand ist, der sich an Väter richtet. Also die Annonce richtet sich vielleicht eher an Vätern von heiratswilligen Frauen. Ich denke auch Anbahnung von verwandtschaftlicher Seite aus erwünscht. Ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, wie Frauen damals getickt haben, vor 100 Jahren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Frauen darauf antworten werden, auf diese Anzeige, weil die Betonung ist ja eher auf sanfter Wesensart, dass er eine große Zukunft hat, dass er Arbeitsfreude hat und auch Seriosität. Ich würde mal vermuten, dass das wirklich eher auf den Vater gerichtet ist. Wahrscheinlich, ja. Ja. Gut. Ja, die Frauen damals, wir haben sehr, sehr viele Werbungen immer gefunden, sehr viele Annoncen von einem Produkt, was ein bestimmtes Körperteil von Frauen besonders hervorheben soll, verändern soll, vergrößern soll. Und wir können schon mal sagen, das Körperteil heißt Büste und mit Büste ist das gemeint, was sie instinktiv denkt. Formvollendete Büste, erreichbar durch den auf Verlässlichkeit der erwünschten Wirkung hin vielfach erprobten Apparat Colonia Vibrator mit patentierter Vibration, neueste ärztlich empfohlene Schöpfung der modernen Wissenschaft. Sichtbarer Erfolg schon nach 14 Tagen, weitere Benutzung überflüssig. Mir gefällt ja vor allem dieser Spruch mit patentierter Vibration. Mir fällt es schwer, hier ernst zu bleiben. Die Frage ist, ich weiß gerade gar nicht, was das überhaupt ist. Also wir haben die aus der Zeitung Wiener Bilder und da gibt es ohne Mist auf 20 Seiten 4 verschiedene Busencremes. Wie gesagt, Männermangel vor 100 Jahren. Als Auswahl, die sich die Damen halt schmieren, um halt eine vergrößernde Wirkung zu erzielen. Ja. Und ich verstehe aber bei dieser Anzeige nicht, vielfach erprobten Apparat Colonia Vibrator. Mit patentierter Vibration, da verstehe ich nicht, wie das bei dem Körperteil jetzt helfen soll. Aber gut. War das die Annonce, die wir gefunden hatten, mit, dass man sein Geld zurückbekommt? Nein. Ja, nee. Aber wir haben noch eine andere gefunden, da auch so eine Salbe. Hier steht nur nach 14 Tagen weitere Benutzung überflüssig. Ach so. Das kann aber auch alles heißen. Ja, vielleicht ist dann die Frau auch, entstellt. Bei einer anderen Salbe habe ich gefunden, dass man das Geld zurückbekommt, wenn man unzufrieden ist. Und das ist natürlich sehr schlau. Ne? Ich meine, welche Frau wird denn, die damals so eine Salbe zum Beispiel genommen hat, behaupten, es hat nicht funktioniert, öffentlich kundgeben, es hat nicht funktioniert, ich habe das benutzt, beziehungsweise einen Vorher-Nachher-Vergleich gemacht haben? Ja, vor allem, die waren ja damals auch so da auch sehr kommunikativ bei solchen Dingen. Ja, also das ist... Ich glaube nicht, dass sich da jemand gemeldet hat. Aber ich möchte mal erwähnen, liest die Zeitung von vor 100 Jahren, es lohnt sich. Ja, besonders der Werbeteil. Besonders der Werbeteil. Luis, du hast vorhin gesagt, dass ja Seeblockade im Deutschen Reich und damit auch Österreich-Ungarn, dass das Gummi knapp war. Und hier haben wir eine Annonce gefunden, da möchte jemand sein Auto verkaufen. Verkaufe mein hochelegantes Auto, offene Karosserie, vollständig neu hergerichtet, Clubsesselsitze, 6 Stepani-Räder und sonstige allermodernste Einrichtung. Typ Pipe, 24 PS, erstklassige Maschine, in Klammern Bereifung nicht vorhanden. Besichtigung Garage Paul Delitz, Berlin Nord 4, Chausseestraße 117, Kaufbedingungen Schappach, Markgrafenstraße 40. Ja, bei diesem Auto ist die Bereifung nicht vorhanden, Luis. Ja, das liegt daran, dass es keine Reifen gab. Ja. Er war nicht der Einzige und ich denke mir, deswegen verkauft er auch sein Auto. Und war eben so ein Weltkrieg, weiß man nie, was passiert. Wenn er Pech hat, kommt die Regierung an, requiriert es für Militärzwecke und sagt, meins. Wir haben noch eine andere Autowerbung gefunden. Da hat jemand auch sein Auto verkaufen wollen für 3.500 Mark. Das sind unfassbar hohe Preise. Also wir haben so einen Katalog, der kostet das günstigste Fahrrad 30 Reichsmark und das teuerste Luxus-Königsfahrrad 130 Reichsmark. Das kann man jetzt umrechnen, wie viel dann 3.500 Mark gewesen wären. Ja, keine Ahnung, das ist schon mindestens eine Viertelmillion aufwärts. Ja, du, wir wollen jetzt nicht immer rechnen. Wir haben erstens haben wir Whisky getrunken, zweitens haben wir was mit Mathe noch gestudiert. Wir können nicht rechnen. Nein, das hat man ja schon gemerkt. So. So, und wir müssen auch zum Ende kommen demnächst. Aber eine Werbung haben wir noch, Luis. Nichts geht über Gerosche Bernsteinsalbe. Jucken, Krätze, Flechten. Hautkrankheiten, alte Wunden. Beseitigt sicher Bernsteinsalbe. Schmutzt nicht, zieht schnell ein, ist vollkommen geruchlos. Kleiner Tiegel 3 Kronen, großer Tiegel 5 Kronen. Familienpackung 9 Kronen, nebst Gebrauchsanweisung. Was? Ja. Was das was war, wissen wir gerade selber nicht. Ja. Oh, ich höre da etwas aus der Entfernung. Ich glaube, wir müssen zum Ende kommen und damit sind wir auch beim zum Ende gekommen. Ja, genau. Das waren 30 Minuten vor 100 Podcast. Und wir bedanken uns, dass wir hier dabei sein durften. Mhm. Also ich finde das eine schöne Aktion. Ja, und wir lassen uns jetzt gerne führen in den nächsten Beitrag. Ja, ich glaube, jetzt ist auch schon vorbei, ne, mit dem Night of the Pots. Jetzt ist, glaube ich, noch so ein lustiges Beisammenkommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ganz liebe richtig, ja. Organisatorin, meldet euch. Ganz lieben Dank. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.